Hi, hallo und herzlich willkommen zum Langeweile-Podcast. Ich bin wieder mal komplett vollgefuttert mit, aber diesmal, Thorsten, diesmal wirklich eine sehr komische Essensmischung, die ich mir reingehauen habe. Ich habe mir nämlich Popcorn, Brezel und Sushi. Also nicht alles auf einmal, aber so nacheinander. Und das fühlt sich im Magen auf jeden Fall sehr, sehr komisch gerade an. Hat es denn wenigstens geschmeckt? Es hat geschmeckt, ja. Ja. Auch wenn ich unter meinen Füßen überall Popcorn jetzt gerade habe. Also jetzt in diesem Moment ist alles voller Popcorn auf dem Boden und ich trete die ganze Zeit da rein. Und oh, hier sind überall Fussel. Naja, es ist ein bisschen chaotisch bei mir gerade. Und Sushi ist super teuer. Ist das mal aufgefallen? Ich bin zum Glück einer derjenigen Menschen, die keinen rohen Fisch mag. Also ist Sushi für mich überhaupt kein Ding. Ich esse ja auch keinen Fisch, das weißt du. Aber es gibt ja auch vegetarischen Sushi oder vegetarisches Sushi. Aber es ist auf jeden Fall, es ist viel zu teuer für das, was es ist, weil im Prinzip ist es nur irgendwie ein Stück Paprika oder ein Stück Avocado in Reis, mit Reis ummantelt. So, das kann doch nicht so teuer sein. Und dann kostet irgendwie so eine Packung, kostet teilweise 8 Euro. Das, also what the fuck? Aber mit Liebe gemacht. Ja, aber das ist auch wirklich dann das Einzige, was es irgendwie besonders macht, oder? Also das ist halt dann irgendwie so schön eingerollt. Na gut, okay, aber im Prinzip ist es nur Reis mit Gemüse, also was. Ich glaube, ich bin jetzt aber auch hier in der falschen. Also ich kann Sushi überhaupt nicht kritisieren, weil ich habe in meinem Leben bisher einmal Sushi probiert, hat mir nicht geschmeckt und seitdem habe ich es weder angeguckt noch gegessen, aber definitiv zu teuer und deswegen. Ja, nee, auf jeden Fall. Warum soll ich nochmal etwas probieren, wo ich weiß, dass ich es nicht mag? Und nee, weil du ja gerade eben gesagt hast, das ist Fisch und so, dann hast du keinen Bock auf Fisch, aber dann mach halt hier mal Veggie-Sushi. Nee, das Wushi. Geht auch total, geht gar nicht. Muschi. Wushi? Muschi. Ja. Oh, nee. Auch das richtig will toll. Ich nicht so richtig. Ja, das ist, ich find's ganz geil. Ja. Vor allem mit Popcorn. Und damit mit diesem herzlichen Willkommen, ein Gruß an alle Leute des Zuhörer und ja, Leute. Haben wir eigentlich einen Namen für unsere Zuhörer? Das ist doch so ein bisschen innen. So. Leute innen, ja, aber ich weiß nicht, weil die ganz großen Influencer, die haben ja alle so einen Namen für ihre Zuhörer. Ja, das sind die, Zuschauer. Die Langeweiler. Die Langeweiler, puh. Nein, lass uns nicht, also auch nicht ironisch oder sowas damit anfangen. Auf keinen Fall. Nee. Nicht ein Stück. Kein Fußbreit der Ironie in diesem Fall. Es kann alles ernst werden. Nee, ich dachte halt so, es wäre unironisch, wäre das sogar, ja doch, na. Nee, das wird nichts. Nein, das muss überhaupt, nein, das wird es zu ist viel. Absolutes No-Go. Ja, Ja, und damit herzlich willkommen an alle Bros und Girls, die uns zuhören beim Langeweile-Podcast. Es werden immer mehr. Ja. Es ist Ausgabe Nummer 34? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur ganz genau, wie viele Subs wir haben, aber welche Ausgabe? Keine Ahnung. 500.000 übrigens. Subs, ja, das ist, nee, nein. Sonst denken die noch, die 10 Leute, die zuhören, dass das vielleicht wirklich so wäre. Aber nein, ihr Leute da draußen, die ihr gerade tatsächlich meine Stimme hört, ihr seid was ganz Besonderes. Also jeder, ihr seid einer einzelne von, sehr, von euch. Einer von sehr, sehr wenigen Menschen seid ihr. Ja. Ja, okay. Kann man dazu aber, sagen. Aber man muss dabei aber auch mal so ein bisschen, sag ich mal, positiv bewerten, was wir alles für den Podcast so opfern. Also Freizeit, die ganze Vorbereitungszeit und generell auch das ganze drüber nachdenken, über was für Themen wir reden. Und was ich diese Woche geopfert habe und was ich auch heute noch opfere, das ist meine Gesundheit. Oh mein Gott. Ja, was ist los? Also gestern konnten wir ja nicht aufnehmen. Ist es etwas Heilbares? Es ist definitiv, ich habe es schon längst geheilt. Wer bin ich mit Krankheiten? Das wäre ein lustiges Konzept. Aber du hast dich schon geheilt selber, oder was? Ja, ich habe mich, also ich weiß nicht, glaube ich, ich habe einen Wunderkörper. Mhm. Gestern Abend, also normalerweise. Das ist das Stichwort Wunderkörper. Okay. Weil gestern Abend, da wollten, also wir nehmen normalerweise immer Mittwochabends ungefähr ich auf. Und gestern Abend, da ging es mir überhaupt nicht fantastisch. Da hatte ich nämlich 39,4 oder 39,5 Fieber und es ging überhaupt nichts mehr. Und jetzt habe ich eine Nacht geschlafen und alles ist wieder tutti frutti. Und ich weiß nicht, vielleicht sollte man irgendwie so Blut-Samples von mir nehmen, so gegen AIDS-Forschung oder so. Ist es nicht oft so, dass man irgendwie denkt, ah, okay, mir geht's wieder gut, so, Fieber ist weg und dann am nächsten Tag kickt's wieder so richtig, weil du dich einfach komplett überanstrengt hast, anstatt nochmal einen Tag länger liegen zu bleiben irgendwie. So, und dann wird's morgen einfach wieder super schlimm. Also, ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Theorie, die können wir dann vielleicht nächste Woche dann überprüfen, wenn es wieder heißt, der Langeweile-Podcast. Das ist richtig, das ist richtig. Ey, ich habe das ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich am nächsten Wochenende, also von jetzt aus gesehen letztes Wochenende, auf der Dreamhack bin, beziehungsweise war, so. Oh, stimmt. Und davon kann ich ja jetzt mal ganz kurz ein bisschen erzählen, und zwar einmal was? Okay, darf ich vorher ein paar W-Fragen stellen? Stelle W-Fragen, ja. Okay, auf einer Skala von 1 bis 10. 0. Aber ja, was ist die Frage? Wie hoch war der Salami-Anteil bei diesem Konfetti-Fest der Nerds? Eine ordentliche Beefy, würde ich sagen. Also es waren super viele Kerle. Also es waren auch ein, zwei Frauen so da, ne? Aber also die kannte ich innerhalb von 5 Minuten, kannte ich die alle persönlich irgendwie. Also das waren sonst einfach wirklich alles nur Kerle und auch nicht mal, es war wirklich so klischeehaft bis zum geht nicht mehr. Also natürlich nicht alle, so man kann es nicht verallgemeinern, aber man hat schon das stark gemerkt, dass dieses Bild vom klischeehaften Nerd irgendwie dort vorherrscht. Also die haben dann so, die hatten richtig. Stopp, willst du mir vielleicht mal generell erzählen, wo du überhaupt warst? Also ja, also Dreamhack ist die größte LAN-Party Deutschlands. So, da sind wie viele sind da? 1800 Leute, glaube ich, die gezockt haben. So, und dann ist da noch ein bisschen E-Sport und ein bisschen, ja, du kannst ein paar Indie-Games anzocken, so, aber es ist wirklich eigentlich gar nicht so viel. Also, das ist eigentlich. Boah, das hört sich schon richtig nach Tittenüberfluss an. Nee, es waren sehr viele Titten da, tatsächlich, auf den Bildschirm von diesen ganzen Nerds. So, also das klingt jetzt gerade so abwertend, wie ich das sage, aber es war halt wirklich, also man muss das wirklich irgendwie die Typen da teilweise als so Nerds irgendwie bezeichnen, aber eher in einem negativen, chauvinistischen Sinne, so wie sie sich da dargestellt haben. Und dann haben die auch die ganze Zeit irgendwie so über die ganze Halle hinweg Hater gerufen, so, und haben damit halt auf dieses Drachenlord-Ding hier angespielt, was ja super, ich weiß nicht, ob du dich da so auskennst, aber dieser Drachenlord ist ja im Internet, veröffentlicht da halt Videos, macht Livestreams und so, und im Prinzip ist das eine riesen Mobbing-Geschichte. Also der wird halt im Internet krass gemobbt, aber er macht halt trotzdem immer weiter, keine Ahnung wieso. Aber da haben die sich halt im Prinzip dann auch dran beteiligt, indem die das so sich darüber lustig machen. Also das war alles irgendwie sehr eklig. Also viele, nicht alle natürlich, ne? Da waren auch ein paar coole Leute da, mit denen ich mich gut unterhalten habe, weil ich ja auch für den MDR da war und mich mit den Leuten unterhalten musste. Aber da waren auch echt viele so chauvinistische Nerds. Also das war recht eklig. Ja. Wie viele Leute waren dann so ungefähr? Also was weiß ich nicht, wie groß war das Gebäude? War das in irgendeiner großen Konzerthalle oder irgendwie so WG-mäßig organisiert? Nee, so Messe Leipzig. Also in so einer Messehalle war das halt. Das war schon relativ groß, aber da war halt auch dann tatsächlich nicht so viel los. Ich bin da halt reingegangen und ich dachte so, okay, jetzt kommt irgendwie so Gamescom-like irgendwie, dass du dich da durchdrängen musst, um irgendwie mal was zu spielen. Aber so war das halt nicht. Es war halt die LAN-Area, wo die halt alle gezockt haben. Die war halt relativ voll so, ne? Die haben da halt 3 Tage lang gezockt. Genau. Und das war. Welche coolen Spiele wurden da gezockt? Da wurde. Irgendein Scheiß, keine Ahnung, kenne ich doch alles nicht. Halt viel Counter-Strike und so Scheiß. Ja, ich war auf jeden Fall für MDR Sputnik da und da hatte mein. Der CVD, der hat gemeint: ey, geh da hin, mach ein paar Umfragen und so, und eigentlich sollte jemand anders da hingehen und so eine kleine Reportage machen. Aber mir haben sie halt dann die Aufgabe gegeben, ey, ja, mach halt ein paar Umfragen. Da habe ich mal so nachgefragt, ja, warum mache ich nicht einfach die Reportage? Und dann meinte der CVD halt, ja, das ist, er will mir nicht zu nahe treten, so, aber es ist halt schon auch ein bisschen komplizierter. So, also man sollte halt so ein auf, ja, halt so Pseudo-Gag-mäßig so ein auf Arzt machen. Und dann war die Aufgabe, den Puls vorm und nach dem Zocken zu vergleichen. Aber halt nicht so ernst gemeint, sondern so gaggy. Irgendwie fürs Radio so ein kleiner Beitrag. Und das habe ich dann halt den gesagt, ey, ich kann es ja trotzdem ausprobieren, macht da halt auch noch die Umfrage, so, wenn das dann mit der Reportage nichts wird, dann habt ihr trotzdem die Umfrage. Und hab das gemacht und die haben auch tatsächlich den Beitrag genommen, was mich sehr gefreut hat. Weil die halt vorher gemeint haben, so, ja, das ist ein bisschen schwierig, so, ne? Aber dann habe ich es gemacht. Hast du es ja zum Glück im Studium noch nie gemacht? Ja, so direkt noch nicht, nee. Tatsächlich nicht. Also so ein mehr oder so ein pseudo-lustigen Radiobeitrag, nee. Das habe ich noch nicht gemacht. Umfragen, ja. Aber so ein Radiobeitrag nicht. Also ich war im Radio okay, was, zu hören. Was heißt denn pseudo-lustig? Das war wirklich einfach super scheiße. Das hat auch keinen Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Weil, naja, ich habe dir ja gerade das Prinzip schon erklärt, ne? Also ja. Puls messen vor. Ich warte immer noch auf den Gag, muss ich zugeben. Es kommt kein Gag. Also. Naja, das ja, war halt, also das war der Beitrag so, weißt du? Also dann halt so, zeig mal deinen Puls so und ja, okay, dann da zockst du jetzt mal eine Runde und dann komm ich gleich nochmal wieder und dann gucken wir nochmal. So, weißt du? Irgendwie so. Aber das hatte kein, also weil zum einen war es nicht lustig, aber es war halt auch nicht irgendwie authentisch oder so. Ich habe keine Ahnung, das war halt so ein klassischer Radiobeitrag. Aber was sollte da, aber was ist denn dann der Erkennenswert von dem Beitrag oder sollte der Erkennenswert von dem Beitrag sein? Naja, dass das Zocken irgendwie vielleicht doch anstrengend ist, irgendwie doch Sport ist und sowas. Das war jetzt, ach so, unter dem, okay, das Zocken doch Sport ist, weil gemessen an dem Puls natürlich, alles klar. Ja, aber natürlich auch nicht richtig, sondern so gaggy, aber das hat halt irgendwie nicht funktioniert wirklich. Aber mich hat es trotzdem gefreut, dass sie ihn abgenommen haben. Okay. Das hat mich gefreut, ja, aber im Prinzip den Beitrag selber, weiß ich nicht, da hätte ich ein paar andere Sachen gemacht lieber, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und um jetzt auch nochmal was Lustiges zu erzählen. Ich war auf der Dreamhack und das hast du vielleicht in meiner Instagram-Story schon gesehen. Aber ich habe da einen Typen gefragt, ob ich mit ihm ein Foto machen kann, mit ihm und mit seinem Cosplay, weil da waren richtig viele Cosplayer. Und habe halt diesen Typen gefragt und er meinte, er hat gar kein Cosplay an. Was etwas unangenehm war. Das hättest du nehmen müssen. Das wäre ein Beitrag fürs Radio gewesen. Ja, das stimmt. Ich hätte auch echt noch, das hat meine Freundin dann gefragt, ob ich dann mit ihm trotzdem ein Foto gemacht habe. Habe ich leider nicht. Das hätte ich mal machen müssen. Das wäre noch gut. Picture or it didn't happen. Hä? Was? Picture or it didn't happen. Ja, der. Ja, ich hab leider kein Picture. Aber das wäre dann ohne Witz, einfach das Mikrofon die ganze Zeit stumpf anlassen, dann wäre das dann gewesen, dann. Oh. Das stimmt, ja. Ich hatte auch noch ein paar andere gute Ideen, die man hätte umsetzen können auf der Dreamhack, aber da meinte der CVD, das ist jetzt zu kurzfristig, so wir planen jetzt schon mit dem Beitrag, so, keine Ahnung. Ja, ich find manchmal ist das auch alles ein bisschen, obwohl man immer so denkt, so, obwohl erstmal genau schon, was ich erst sagen wollte, CVD ist übrigens Chef vom Dienst für all diejenigen, die sich nicht so medienaffin bezeichnen ja. können. Was ich aber auch so ein bisschen bemängel oder was ich auch gemerkt habe, ist, dass, wo ich immer denke, boah, Alter, Radio oder Fernsehen, die sind ja alle mega flexibel und so, aber nee, ist nicht. Da wird alles schon ziemlich strikt durchgeplant, wie lange, wie, wann, was auf Sendung kommt und wie lange der Beitrag sein soll oder auch nicht. Und da bin ich auch dann manchmal ein bisschen, ja, enttäuscht, muss ich zugeben. Rede ich auch die ganze Zeit so mit plus eins und plus zwei und so? Das ist bei uns so Radiosprech irgendwie. In welchem Verhältnis? Naja, also das ist hier, ich habe das heute erst gecheckt. So, ich hab mal nachgefragt, was das bedeutet, weil ich da ja noch nicht so lange bin. Und plus eins, wenn man von plus eins redet, heißt es wohl nächste Woche. Also. Ach so. Und plus ja. zwei wäre dann übernächste Woche. Weil die immer sagen, also, ja, in der plus eins haben wir das und das geplant. Und ich habe mich immer gefragt, hey, was ist das für da? Bei uns wäre dann plus eins wahrscheinlich eher so, also weil ich habe ja Lokalsender-Praktikum. Plus eins wäre dann wahrscheinlich bei uns eher plus 24 Stunden und plus zwei eher plus 48 Stunden, aber naja. Ja, warum bei euch alles so aktuell ist, oder? Ja, genau. Bei uns ist nämlich alles immer so aktuell und es passiert so viel. Es liegt nicht daran, dass es alles ein bisschen unkreativ und verstaucht und sinnlos ist, was die da machen. Ja, schade. Aber ja, genau, plus eins, plus zwei. Kenne ich, natürlich, klar. Ist bekannt. Ich habe hier einen Rapper getroffen, Disaster oder dieser Star oder sowas. Das war auch ganz cool. Da sind generell richtig viele Promis. Ich glaube, morgen kommt Bilderbuch falls du die kennst. Die sind ja auch gerade Bilderbuch, also stopp. Also wo du jetzt anfängst von wegen, also Prominente und Desaster, ja. Ich glaube, Desaster ist noch nicht so der dieser Star. Rapper. Dieser Star, glaube ich. Der ist aber, den hat mir auch ein Arbeitskollege vorgestern hat er mir vorgestellt oder gezeigt per YouTube, nicht in Person. Ist so Antifa-Rap, ne? Genau, richtig, so Antifa. Ja. Also ich habe ein Video gesehen und der macht wohl eher sozialkritische Raps. Also sozialkritisch im Sinne von Politiker sind scheiße und nicht mein Hood ist geil und dein Hood ist scheiße, sondern Politiker sind scheiße und die Großkonzerne, die nehmen uns aus. Politiker sind scheiße und meine sind geil. Ja, einfach, genau, richtig. Ja. So sieht's aus. Ja, aber eher genau so Antifa. Nee, aber und Bilderbuch ist dann doch, finde ich, schon auf einer anderen Stufe als The Sister. Ich habe mich heute auch noch mal kurz mit einer anderen Praktikantin über dem Typen unterhalten. Und ich über Desaster oder über, was? Über dieser Star, ne? Ja, genau. Mhm. Und ich fand, also noch ganz kurz, um das kontextual einzuordnen, wir haben halt ein Format gedreht mit ihm, so ein Interviewformat. Und da habe ich halt mitgedreht, also Kamera gehalten im Prinzip. Ich habe halt die ganze Zeit eine Close gedreht von seinem Gesicht. So. Das war meine Aufgabe. Sei jetzt nicht so cool und sag, ich habe eine Close gedreht. Ja, wow, okay. Gut. Sag einfach, du warst Kameramann. Lass mich doch ich selbst sein. ich hab eine Close gedreht. Ja. Auf jeden Fall. Was wollte ich denn sagen? Auf jeden Fall, der Typ. Genau, ich komme mich ganz. Dieser Star. Ich fand den eigentlich recht. Der war irgendwie sehr, sehr. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt hier so eigentlich reden über Stars? Ist das. Weil das ist jetzt gerade für mich eine ganz neue Situation, also, weil ich jetzt auf einmal Prominenz kennenlerne und ich weiß gar nicht, kann ich jetzt öffentlich hier was sagen zu denen? Ja, schon, ich kann meine Meinung frei äußern. Der Typ war auf jeden Fall sehr aufgeregt am Anfang. Das hat man schon gemerkt. Der wollte. Wie er sagt, einen Moodshot haben, damit man einmal kurz sieht, also dass er einmal kurz der Kameramann da filmt und er sich das einmal anguckt, wie das denn aussieht. Und der hat viel, naja, der hat halt so Philosophen und sowas zitiert. Und bei mir kam das auch schon so ein bisschen rüber, als hätte er es einfach nur, als hätte er die gar nicht wirklich jetzt intensiv gelesen, sondern als hätte er es so wie so Buzzwords einfach rausgehauen. Aber irgendwie wirkt er auf mich doch relativ gebildet, also auf jeden Fall, wenn man es vergleicht mit anderen Rappern zumindest. Ne? Also wenn du das jetzt irgendwie mit. Ja, also ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier so Haftbefehl raushole, ich glaube, wenn du die zwei sich interviewen lässt, dann geht's halt schon in eine ganz andere Richtung. Ja, genau, da ist die Messlatte, aber wenn man Haftbefehl nimmt, natürlich nicht so hoch. Aber, na gut, die andere Praktikante meint auch, der ist dumm wie Stroh. Also nicht Haftbefehl, sondern dieser Star. Sie meint irgendwie, der hat die ganze Zeit nur Scheiße gelabert und hatte keine Ahnung, wovon er redet. Aber ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht, dieser Star, der macht guten Rap schon. Also das klingt schon ganz gut, eine politische Botschaft. Ich will ihn jetzt nicht runterreden oder so. Ich will nur hier, ich wollte nur ein bisschen erzählen, was ich so mitbekomme. Okay, also der war auch super nett, also, aber, naja. Okay, also vielleicht, ich meine einfach nur sie meinte, er ist nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen oder irgendwie sowas. Okay, hat die Praktikantin also wenn Desaster nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, dann komme ich jetzt mal hier mit dem Intro von dem Lied 069 von Haftbefehl. 06069, tschau. Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet. Aslak öffnet die Höllenpforten. Hier knallen Pistolen, während ihr rappt über Ohrschellen. Ich bin der Zuhälter. Deutscher Rap ist mein Bordell. Welcome to 06069, tschau. Mein Shabi Rashid tickt immer noch Haschisch. Ja. Frag nicht nach Krämchen, komm erst Paket. Thorsten, ich glaube, oder bist du schon... Nein, okay, du bist noch da. Gut, ich glaube, wir haben es verstanden. Ja, das ist ein Unterschied, ja. Aber man sollte auch Haftbefehl nicht als Messlatte nehmen. Nichts einfach. Genau. Ja, aber ich bin sehr gespannt auf Bilderbuch. Die habe ich ja auch mal beim Hurricane, habe ich mich mal dahingestellt und habe gewartet, bis sie ihren Song Machine spielen. Weil der ist cool, den mag ich. Der ist richtig poppig, richtig fetzig. So, und hab da beim Hurricane irgendwie 15 Minuten oder so gewartet, was für mich schon sehr lange ist, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. Und sie haben einfach nicht diesen Song gespielt, sondern die ganze Zeit nur irgendeine Pop-Scheiße. Und das hat mich richtig aufgeregt. Und das werde ich denen auch morgen sagen, wenn sie da sind. Das hat mich richtig abgefuckt. Ich glaub, das wirst du dir mit Sicherheit sagen. Ja, die wissen doch selber, dass sie nur einen guten Song haben und das ist Machine so. Und dann sollen die einfach okay, den Rest, dann muss ich, nee, einfach das also ich ins Loop und dann ey, den Rest einfach auf den Müll damit. Ich kenne die Songs zwar nicht, aber was genau. Ich gehört habe, war scheiße. Ich wollte es gerade sagen, finde ich super. Ja. Ich finde Bilderbuch ist eine echt geile geile Band. Ja, hast du die Promo? Sneakers for Free finde ich verdammt geil von denen. Dann finde ich Om Mega Fett Machine ist auch ein mega cooler Song. Der ist echt cool. Hast du dann ihre Promo mitbekommen? Jetzt gerade? Im Moment noch nicht. Ich weiß gar nicht, überhaupt bringen die jetzt ein neues Album raus? Wahrscheinlich schon, oder? Hast du das mitbekommen mit dem EU-Pass? Hau weiter raus. Okay, weil ganz viele Promis hier, Jan Böhmermann und Frau Passmann, Sophie Passmann und viele andere, die haben alle so einen EU-Pass auf Instagram gestellt. Da hat halt Bilderbuch das als so Promo-Gag, sag ich mal, aber natürlich mit einem politischen Hintergrund, veröffentlicht, dass man mit irgendeiner Online-Website oder so, keine Ahnung, ich habe es noch nicht selber gemacht, dass man da sich selbst dann so einen EU-Pass Ausweispass machen kann. Und ja, um halt die, um Europa zu bewerben, sag ich mal. Aber natürlich auch ein neues Album, was jetzt kommt. Ja, gut, also es geht ja eh Hand in Hand ein. Also ich will Bilderbuch nicht zu nahe treten, aber bei denen geht es natürlich auch darum, die Platten zu verkaufen. Ja, natürlich. Beziehungsweise trotzdem, um die Klicks zu generieren. Ja, aber wenn das mit einer politisch vertretbaren Aussage passiert, ey, ist doch die gut. Die sind, also so wie ich es mitbekommen habe oder was ich gelesen habe, sind die generell politisch eh sehr engagiert, beziehungsweise sind auch sehr politisch in ihren Texten. Nur die Texte, die sind meistens immer so kryptisch und so, ja, wie soll ich sagen, für den 0815-Hörer einfach nicht zu verstehen, dass da kaum jemand dahinter blickt. Selbst irgendwelche Experten, die dichten da Sachen rein, die Bilderbuch so wahrscheinlich gar nicht gemeint hat. So ein bisschen Gedichtsanalyse aus Klasse 7. Okay. Was möchte uns der Dichter mit diesem Werk sagen? Ey, aber lieber zu komplex als zu plump irgendwie. Also ich mag das nicht, wenn irgendwie auch so politische Songs dann einfach ganz plump sagen, ja, rechts ist scheiße oder so. Also die Aussage stimmt natürlich. Aber ich wollte gerade sagen, Nee, die Aussage ist natürlich richtig, aber um das künstlerisch aufzuwerten und ästhetisch zu machen, musst du es natürlich auf einem gewissen Abstraktionsniveau irgendwie bringen, weißt du? Also ja gut, sonst aber im Endeffekt ist es halt sehr plump. Also dann komme ich jetzt als guter US-Amerikaner jetzt dazu und sage jetzt, ja gut, im Endeffekt entscheidet das ja dann auch ein bisschen der Markt. Wenn du jetzt als Band so ein bisschen siehst, ja rechts ist scheiße, der Song hat uns 5 Millionen gebracht, aber wenn du dann den Song rausbringst, ich würde niemals diese braune Suppe essen, solange es noch weißen Joghurt gibt. Oh mein Gott, das klingt einfach rassistisch, aber okay. So, ja genau. So, dann ich mag und die weiße Suppe mag ich viel lieber als braune. Genau, und dieser Song, der verkauft sich oder der wird dann nur 100.000 Mal geklickt, dann wird die Band tendenziell wohl eher irgendwas anderes machen. Ja gut, machen. Aber das ist ja traurig und das ist ja dann zu kritisieren. Das ist ja dann gut, das ist dann der nächste Schritt. Ich sage jetzt ja, einfach das macht nur, ja wie die Welt jede funktioniert. Band. Nee, ich würde das nicht machen. Oder ich würde mir das bewusst machen, dass man wahrscheinlich dahin tendieren könnte und dann mich aktiv und bewusst dagegen entscheiden. Jetzt irgendwie hier Kultur zu politische Gegebenheiten zu reproduzieren oder irgendwie so eine Scheiße. Genau deswegen sind wir ja nicht mehr so ein, also wir haben uns selbst ausgesucht, so ein cooler Nischen-Podcast zu sein, einfach weil wir nicht daran gebunden sind an die Klickzahlen. Also, ey, wir hatten mal eine Folge, die hat richtig sonst viele Klicks das, und das, dann ja, haben wir das ja, Konzept geändert. Ja, genau, richtig. Also, weil sonst könnten wir nämlich auch, also wenn wir wollen, wir können direkt einen Sex-Podcast anfangen, den wird jeder direkt hören. Wenn zwei weiße Männer über Sex reden, puh, ey, Klickzahlen, also wow, krass. Dann können wir können also direkt in Rente gehen eigentlich, nur nach einer Episode. Gibt's eigentlich so Sex-Podcasts? Also es gibt Sex-Podcasts, das weiß ich, wo man über Sex redet, aber gibt's auch Sex-Podcasts im Sinne von so ein Sex-Hörspiel zum Beispiel? Du meinst also Pornos als Audio? Ja, genau. Ja, ist dann nicht wirklich weiß Podcast, nicht. Das stimmt. Aber das wäre doch. Gibt's sowas? Ich weiß nicht. Aber das gibt's mit Sicherheit Hörspiel. Ich hab, also ohne Witz, wenn ich jetzt bei Spotify. Warte. Ja, aber das wäre doch. Ich glaube nicht so Spotify. Viel, oder? Ich gebe jetzt einfach mal stumpf ja, Sex bei Spotify an. Sex bei Spotify. Gib das mal so bei YouPorn ein. Hahaha. Sex. Oh, das ist ja okay. Das ist jetzt einfach nur eine Liederliste. Über Sex, ja. Wahrscheinlich von Songs, die man bei Sex haben kann. Ich glaube, das ist eine Marktlücke. Ich glaube, da können wir rein. Ja, mit Sicherheit. Wenn einfach zwei weiße Männer hier sitzen, dann. Machen. Ja. Ja. Oh. Okay. Ich glaube, es hat schon ganz gut geklappt, oder? Ich weiß nicht genau, aber okay. Oh, das war der Money Shot. Geil. Kreuzfahrten, was ist das eigentlich für ein Thema? Was geht da eigentlich ab? Letztes Mal hast du noch gesagt, dass wir nicht solche harten Cuts machen müssen mit so schlechten Übergängen. Und jetzt machst du den Quatsch, führst du den einfach fort. Du bist doch mit einer. Du hast doch hier eine Kreuzfahrt unternommen, oder nicht? Oder wie habe ich das? Genau. Habe ich das falsch verstanden? Das hast du leider falsch verstanden, richtig. Ah, okay. Nein, erklär mir das dann nochmal ganz kurz. Eigentlich wollte ich dich fragen, wie stellst du dir so den typischen Kreuzfahrtfahrer, Fahrerin vor? Badehose, kein Handtuch, weil das ist auf deren Liege, um die Liege zu reservieren. Also ich möchte schon spezialisiert Kreuzfahrten, nicht nur der deutsche Urlauber. Das ist aber exakt dasselbe. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr große Übereinschnitte. Also älter, dicker, reich und glatzköpfig. Und unsympathisch auch ein bisschen. So pseudo-lustig und so pseudo, hey, ich will, dass es allen Menschen gut geht, aber trotzdem bin ich äußerst kapitalistisch. So irgendwie, weißt du? Ja, finde ich super. Denn die letzten zwei Punkte, die stimmen auf jeden Fall. Also glatzköpfig und ein bisschen, was hast du gesagt? Ich hab halt so oft das Gefühl, dass Leute irgendwie denken, sie wären super cool und super tolerant und super nett irgendwie zu vielen. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann hört diese Toleranz und diese Nettigkeit auch ganz schnell mal auf, wenn es um irgendwelche Menschen geht. Okay, also immer nur ich quasi. Ja, genau, aber versteckt unter einer Maske der Nettigkeit, die aber sehr schnell fallen kann. Ja, mein Bruder ist im Moment mit seiner Freundin auf Kreuzfahrt. Das ist einfach ein mieses Arschloch, ich habe den noch nie gemocht. Mit seinem dicken Bauch und mit seiner Halbglatze und mit seinem Handtuch. Nee, also Halbglatze, ja, aber nee, dicker Bauch. Also das Einzige, was nicht stimmt, was du gerade aufgezählt hast, war wirklich die Körperfülle. Nee, dick ist er nicht, aber der hat auf jeden Fall weniger Haare als ich. Und er ist jünger, Er ist jünger als ich. What? Hä? Noch Alter, weniger. Dann hat der ja richtig die Arschkarte gezogen, oder? Also wenn der jünger ist als du und weniger Haare hat, das ist schon. Ja, nee, also ich sag's auch immer, wenn Leute bei mir anmerken, ja, du hast ja schon hier so leicht Geheimratsecken und so ein Quatsch. Und ich so, ja, mir ist das wirklich relativ egal. Ich habe auch schon mega viele weiße Haare, die sich bei mir im Bart verstecken. Aber das kümmert mich halt echt wenig, weil ich gucke halt immer auf meinen Bruder und der ist halt jünger als ich und der hat mehr Glatze als ich. Deswegen, geil. It's a win. Ja, genau, auch wenn dein Bruder genauso wie Haftbefehl keine große Messlatte darstellt, aber okay. Ja, hey, aber sie wurde auf jeden Fall quasi überboten. Nee, auf jeden Fall, der ist im Moment mit seiner Freundin auf Kreuzfahrt mit der AIDA und zwar ist der unterwegs, wo ist er? Dubai. AIDA ist das Kreuzschiff. Auf der AIDA, dem Kreuzfahrtschiff. Ganz kurz, das wäre seine Freundin. Ich dachte, weil du gesagt hast, er ist mit seiner Freundin unterwegs mit der AIDA. Objektophil. Der ist jetzt Objektophil, der steht auf Kreuzfahrtschiffen. Ja, okay, jetzt habe ich es. Sorry, ich habe es gecheckt. Die sind im Moment in Dubai und Oman und die ganze, sag ich mal, Saudi-Arabien-Ecke da ganz unten. Ja, hübsch. Und der hat mir dann Fotos geschickt und so weiter und so fort. Und ich bin halt schon, muss ich zugeben, ein bisschen neidisch. Und ich war, bevor er losgefahren ist, dachte ich erst so, scheiße, Klimawandel und Kreuzfahrten, die sind ja wirklich nicht ganz so geil, weil man fliegt ja erst mit Flugzeug irgendwo hin, um dann quasi aufs Schiff zu fahren. Und da scheißt man halt wirklich voll auf die Klimabilanz. Und als er dann so die ersten Fotos geschickt hatte, und das sind auch im Moment 25 Grad bei denen, dachte ich mir schon so, hat sich gelohnt. Ja, also ist echt gar nicht mal, oh meine Güte, sieht gar nicht so uninteressant aus, aber kostet halt auch pro Person 1.100 Euro. Das ist schon krass. Ich weiß gar nicht. Siehst du dich mal irgendwann in deinem Leben auf einer Kreuzfahrt? Weil nee. ich Also ich denke halt wirklich so, da sind nur Ü70 Leute unterwegs und warten aufs Buffet und den Tod natürlich. Also aus Lifestyle-Gründen würde ich das nicht machen. Es gibt einfach super viele Gründe, weshalb ich nicht auf so eine Kreuzfahrt möchte. Das ist einfach nicht das, was ich represente. Represente. Ja. Als Ginger. Ja, ist auch so. Oh, heute hat jemand gemeint, die Praktikantin, die da noch ist bei mir, die hat gemeint, ihr Bruder ist auch Ginger, und dann hat sie halt mir ein Foto gezeigt und der war halt offensichtlich kein Ginger und mich regt das richtig auf. Okay, mich regt sich wirklich auf. Aber mich könnte es richtig aufregen, wenn Leute so sagen, ich bin Ginger und so, und dann sind sie aber nicht wirklich. Das ist wie Leute, die sagen, ja, ich komme aus Hamburg, aber dann kommst du aus irgendeinem Vorort von Hamburg, weißt du? Das ist halt einfach nicht, das ist nicht der echte Scheiß. Aber das sind noch so harmlose Sachen. In Amerika, da gibt es dann Leute, die tragen jeden Tag irgendwelche US-Army-Klamotten und sagen, dass sie im Krieg waren und Soldat sind, aber in Wirklichkeit waren sie es halt überhaupt nicht. Also, das ist eine Gemeinheit. Ja, man muss aber wissen, dass die ganzen Leute, die quasi im Militär waren in den USA, halt gesellschaftlich mega hoch angesehen sind. Kann man jetzt hinterfragen, kann man auch nicht hinterfragen. Aber es ist halt einfach so, die kriegen auch sehr viele Rabatte immer irgendwo, wenn sie sich zum Beispiel Klamotten oder Jeans oder sonst irgendwas kaufen. Und wenn du irgendwie wann mal jemanden siehst in den USA, der halt Militärsachen anhat und in den Store reingeht, dann denken die Leute halt direkt, boah, geil, das ist der coolste Mensch, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe und sehen werde. Und also dieses Typische, was man vielleicht aus Videos kennt, wo da Leute einfach stumpf applaudieren und so einen Scheiß. Das ist halt wirklich, it's sad, but it's true. Das ist wirklich überraschend. Also das erschreckt mich irgendwie auch. Das wird einen irgendwie so von Zeit zu Zeit irgendwann immer bewusster, wie krass patriotistisch, boah, ich kann nicht mal richtig reden, patriotistisch Amerika einfach ist. Das ist schon, schon eine andere Liga als hier, zum Glück. Also eine andere Liga? Wir sind Kreisliga D und die spielen Champions League. Ja, also in dem Fall das schon. Das ist halt schon echt kaum was anderes. Aber also ich weiß nicht, wollen wir jetzt hier das große Nationalismus-Patriotismus den Topf aufmachen? Ja, auf jeden Fall wollen wir. Ich würde sagen, wir machen ein klein bisschen Werbung. Okay, und nach der Werbung sprechen wir garantiert über Patriotismus und Nationalismus. Wir haben hier nicht mal einen Sponsor oder so eine Scheiße. Es läuft einfach irgendein Scheißclip, aber okay. Alle meine Käse schwimmen in den Mund, schwimmen in den Mund. Ja, der lecker Gouda, der ist so gesund. So, ich hatte mir nämlich gerade auch eine kleine Pause gegönnt. Ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, aber gibt es eigentlich Urinale für Frauen? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich letztens für den MDR bin ich rausgegangen und ich mache ja immer hier oder öfters mal, jetzt macht das zum Glück die andere Praktikantin, Meinung des Tages hole ich rein mit Mike. So, dann frage ich Leute, was haltet ihr davon und so. Und da gab es einmal das Thema Urinale für Frauen. Das haben irgendwelche Frauenrechtlerinnen haben das gefordert, dass auch Urinale für Frauen kommen sollten, weil, was ich auch sehr logisch finde tatsächlich, weil Frauen ja so lange in der Schlange sonst stehen müssen, weil halt diese normalen Toiletten so, die verbrauchen halt so viel Platz. Da haben wir Männer das alles ein bisschen einfacher. Ganz allgemein so, was hältst du davon? So erstmal nur die Idee an sich. Also es gibt, glaube ich, immer dieses schöne Wort, was in der Theorie sich gut anhört, muss praktisch jetzt auch nicht ganz so geil sein immer. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Weil ich denke mir vom Gedankenansatz her, ist es eigentlich ganz cool, ne? So Gleichberechtigung für alle. Aber ich will da jetzt keinen diskriminieren, aber irgendwo gibt es natürlich auch dann, sag ich mal, so körperliche Grenzen. Also es gibt ja diese funktionale Grenzen. Ich weiß nicht, kennst du diese Plastikdinger, die man sich da ranhält? Ja, ich jetzt nicht. Also ja, ich habe es noch nie in der Hand gehabt, aber ich weiß ganz genau, dass es diese Trichter quasi gibt, wo du dann quasi als Frau im Stehen pinkeln kannst und so. Ja. Wie so ein Wasserhahn dann simuliert wird. Genau. So, da habe ich mich halt dann nur auch gefragt, Wie ist das jetzt? Muss dann jede Frau immer so ein Ding die ganze Zeit mitschleppen und dann sauber machen und dann wieder in die Tasche oder was? Oder gibt es so Einwegdinger aus Plastik, aber dann wäre das wieder Umweltverschmutzung? Also das, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so. Also ich will auch dem Ganzen gar nicht zu nahe treten. Also, ich weiß nicht. Also, ich finde es einfach, das ist eine total dumme Idee. Also, jetzt mal ganz ehrlich gesagt. Nein, das ist wirklich, es ist eine richtig dumme Idee. Weil, also, ich stelle mir halt vor, also, selbst wenn ich, also, ich als Mann, so, ne, ich finde es halt schon, sag ich mal, nicht so geil, wenn ich dann irgendwo auf dem, kennst du diese Urinate oder Urinale, wo du dann quasi, Urinale, wo du dann quasi stehst und da sind keine Sichtbarrieren, sondern das ist quasi nur eine lange Rinne, so Parkplatz, Raststätten-Dinger. Mhm. Und dann, keine Ahnung, so gerade so im Stadion, sag ich mal, da stehst du dann halt wirklich so 10 Millimeter neben dem Nächsten und pinkelst halt. Ja. So, und das ist halt, sag ich mal, anatomisch gesehen für Männer halt ziemlich einfach, weil Reißverschluss auf, wlupp, raus und fertig. Und bei Urinalen ist das ungefähr das Gleiche. Also du hast halt so deinen, also es ist halt jetzt halt in Anführungsstrichen nichts Unnormales. Aber wenn ich mir jetzt eine Frau vorstelle, die muss ich dann ja quasi umdrehen und dann so halb da draufsetzen oder dann, ja, aber so, ich weiß ja nicht. Ja, weil erstmal dieses Plastikding gibt hier mit den Trichtern. Ja, genau, stimmt. Aber es geht ja nur mit dem Plastikding. Und dann willst du jetzt den Frauen noch mehr Geld abziehen, weil sie sich dann jedes Mal Plastikdinger kaufen müssen, oder? Ja, was? Das kannst du ja einmal holen, so, und dann machst du es halt immer sauber. Also ich sag ja auch nicht, dass es gut genau richtig. Aber das wäre genau. Dann diese Plastiklösung, wäre halt dann mit so einem Plastikding. Da frage ich mich auch, ist dann auch irgendwie die Frau mit dem größten Plastikteil dann die coolste irgendwie? Oder wie läuft das? Aber generell, sonst eine andere Lösung war auch noch, oder was ich, wo ich Bilder gesehen habe, bevor ich mich durch sehr viele verstörende Bilder durchgeklickt habe, als ich Frauen und Urinale gegoogelt habe, waren halt so Urinale, die sahen halt anders aus dann als unsere, sondern so Dinger, wo man sich halt so drüber hockt, weißt du? Was immer noch platzsparender, ja. Und dann halt mit so einer Trennwand dazwischen, damit man halt nicht rüber gucken kann, damit man noch ein bisschen Privatsphäre hat. Aber genau, das war halt auch so eine Idee, eine Lösung. Ja, wo du jetzt gerade hocken sagst, also ich glaube, in Japan ist es doch so, dass sie zum Beispiel nicht konventionelle Toiletten haben, so wie wir das hier im Westen kennen, sondern Das sind dann auch eigentlich nur so Badewannen im Boden, also so, oder so ganz kleine Waschbecken im Boden quasi. Also ein Plumpsklo. Ja, genau, Plumpsklo, nur dann halt quasi ebenerdig. Ja, genau, du hockst dich dahin. Ja, weiß ich nicht, ist eine total dumme Idee, also ganz ehrlich. Also, mir gefällt deine nicht. Meinung, aber ich könnte mir schon vorstellen, jetzt so Urinale, wo man sich dann halt als Frau irgendwie hinhocken muss, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube, das muss halt, ist halt etwas, was man nicht kennt und was aber, glaube ich, schon praktisch wäre. Muss man halt einfach mal machen, damit das ein bisschen ja, soziale aber alleine, Akzeptanz aber alleine, ja, schon, aber alleine das Hinhocken, das ist ja doch auch komisch, dann stehst Warum? Du da so breitbeinig da drüber und dann. Ja, und? Ja, gut, wenn du jetzt dann. Das ist doch nicht schlimm. Also, wir gehen halt dahin nein, und holen unseren Schwanz raus und dann halten wir den in ja so alles, eine Plastikding da rein oder ein Porzellanteil. Das ist ja, klingt jetzt auch erstmal nicht so geil. Nein, es ist. Das ist auch nicht ganz so geil, aber es ist für uns Männer immer noch ein bisschen einfacher, als wenn du als Frau bist. Also, Frauen müssen halt zwangsmäßig die gesamte Hose runterziehen. So. Hast du schon mal einen Mann gesehen, der sich vor das Urinat hinstellt, die Hose runterzieht und dann pingelt? Es gibt solche Männer, ja. Ja, aber wie viele? Also hast du es schon mal mit deinen eigenen Augen gesehen? Zum Glück nicht, nein. Ja, also dann. Ich finde Urinale eh scheiße. Ich mag die eh nicht. Ich gehe eh immer auf diese normalen Toiletten. Weil mich fuckt es einfach ab, wenn ich da irgendeinen alten Typen sehe, der da neben 5 Zentimeter von mir entfernt seinen 2 Zentimeter Penis rausholt, dann kann ich einfach nicht. Also ich kann wirklich nicht pinkeln. Das nennt man irgendwie schüchterne Blase oder sowas, das Phänomen. Und das habe ich auf jeden Fall. Also ich kann nicht gut pinkeln, wenn andere Leute mich angucken dabei. Also ich bin die harten wenn ich, Fakten wenn ich, beim Langeweile-Podcast. Wenn ich denke, sie gucken mich an. Ich hoffe nicht, dass sie mich wirklich alle anschauen, während ich pinkel. Aber ich mag eher ab sofort kannst du dir sicher sein, dass jeder, der den Podcast bis jetzt gehört hat, den ganzen Tag daran denken wird, wie du pinkelst. Und du wirst daran denken, dass jeder an dich denkt, dass du pinkelst. Hilft dir das? Es hilft mir nicht, nein, aber es solange ich diese Menschen nicht sehen muss, ganz allgemein auch. Bist du auch so einer, der so zum Pinkeln dieses, keine Ahnung, so irgendwie so Wasserhahn anmachen, damit man pinkeln kann, nein, weil du dann Wasser hörst oder Quatsch. Sowas? Aber es ist auch schon, es ist schon wirklich unangenehm, wenn jetzt irgendwie, du weißt, okay, du sitzt auf der einen Toilette und gegenüber sitzt noch jemand und dann so Geräusche, das ist schon unangenehm, oder nicht? Weißt du, was, nein, weißt, weißt du, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde es nur schlimmer, wenn du quasi nur zu zweit auf der Toilette bist. Also, wenn die ganze Toilette leer bist und du genau weißt, da ist nur noch einer da drin, ja, oder es kommt einer dazu. Jeder weiß dann, wer das war. Und dann ist alles so leise und dann irgendwann nur so. Plupp. Ja, das will man doch nicht. Das ist unangenehm. Man sollte einfach alle Toiletten hier mit so, wie in so einem Tonstudio, mit diesen Schaumstoffdingern verisolieren. Damit das einfach. Ich glaube, so Schaumstoff in der Toilette, das ist echt gut. Also gerade so zum Saubermachen. Das ist echt eine gute Idee. Na, ja, gut, okay. Dann machen wir. Ja, dann halt aus Porzellan, Mann, das ist doch nicht so schwierig. Ist Porzellan Lärm, soundsorbierend? Ja, wenn oder? Das so geriffelt ist, ich weiß nicht. Weißt du? Ja, aber es ist dann trotzdem scheiße zum Saubermachen. Du musst auch jede Ritze dann immer. Okay. Ich weiß ja nicht, es ist ja immerhin noch eine glatte Oberfläche. Was ja Vorteil, meine Güte, habe ich Schluck auf, ey. Was ja Vorteil ja bei diesen Schaumstoffsachen ist, dass die Oberfläche ja so porig ist, also offenkundig porig. Natürlich, wenn du mit dem Mikroskop reingehst ins Porzellan, ist es auch irgendwo porig oder hat Poren, aber die Poren sind halt nicht so groß wie halt beim Schaumstoff. Ja, das sind sehr kleine Löcher. Also dafür, dass ich gesagt habe, ey, zu dem Thema Urinale für Frauen habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Reden wir da schon echt lange drüber, fällt mir gerade auf. was mir auch noch aufgefallen ist die letzten Tage, ist ich habe in der Bahn, habe ich wegen gehört, der hat unser Intro als Klingelton gehabt. Nein! What? Ja, dachte ich mir auch. Aber ich habe mich leider, ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen und zu fragen, ob er ein Autogramm von mir will. Das habe ich leider man muss nicht also jetzt mal, also ganz geheim, also unser Intro, das ist halt nicht selbst gemacht. Es ist halt aus YouTube von der Audio Library. Es ist nicht mal. Es ist nicht mal doch? Aus. Es ist Nein? nicht mal aus der Audio Library. Nee? Das wäre noch halbwegs professionell. Wir haben es einfach auf irgendeinen YouTube-Clip gerippt. Nein. Wir haben Creative Commons Funny Songs oder sowas haben wir ge-YouTubed. Und dann kam das. Das Lied, das heißt übrigens Jazz in Paris. Also für alle, die sich die brennend darauf gewartet haben, dass es mal irgendwann gesagt wird. Aber ja. Nee, ist nicht irgendein wahllos rausgesuchtes Lied natürlich. Das ist natürlich komplett abgestimmt auf unser komplettes Branding vom Langeweile-Podcast. Richtig. Für das wir auch über 5000 Euro investiert haben und sehr viele Influencer engagiert haben, die sehr viele Sachen über den Langeweile-Podcast posten. Und ja, also der Erfolg, der spricht halt auch dann für uns. Ich habe mir letztens mal überlegt, wir könnten eigentlich mal wieder irgendwie hier unser Profilbild, was wir haben. Es ist ein bisschen dunkel. Es ist ganz cool. Also das, was man halt so bei Spotify und so sieht, das Bild unseres Podcasts, das ist ja ganz cool. Das hat ja eine Freundin von mir gemalt. Aber es ist ein bisschen dunkel und es wirkt so ein bisschen Antifa-Style irgendwie. Weißt du, mit diesem umgedrehten A, so Anarchie irgendwie sieht das halt aus. Vielleicht kann man da nochmal was ändern, dass wir ein bisschen poppiger rüberkommen, ein bisschen pepper. Bisschen frecher, bisschen aufgedrehter. Also ich bin bei sowas ja immer gern der Alexander Gauland, der am besten gar nichts verändern möchte und dass alles so bleibt, wie es ist. Ich finde es ja auch nicht schlecht, aber ich dachte irgendwie, vielleicht weiß nicht, vielleicht mal ein paar andere Farben. Es ist sehr dunkel, aber gut, können wir nochmal drüber schnacken. Soll ich mit Paint drüber gehen und einfach alles hell machen? Oder? Oh Gott, nein. Nee, damit fangen wir gar nicht erst an. Frage ich hier nochmal um eine professionelle Zeichnerin. Also die das letzte Mal auch gemalt hat. Ja, wobei mittlerweile studiert sie den Scheiß auch, Mediendesign. Also jetzt, spätestens jetzt ist sie mehr oder weniger auch professionell dann. Also stopp, würdest du dich als professionell bezeichnen, nur weil du jetzt im streng genommen sechsten Semester bist von Medienkommunikation? Ja. Also ich selbst würde mich nicht als professionell bezeichnen, glaube ich, weil ich einfach zu, weiß nicht, wie sagt man da, demütig oder sowas? Keine Ahnung. Ich mag es auch nicht selber irgendwie so positiv von einem zu reden, aber weiß nicht, kann man schon machen, oder? Also wann darf man denn von einem als professionell reden? Also wenn nicht nach einem Studium auch mal, wenn das abgeschlossen ist. Irgendwann muss man doch mal damit anfangen, oder nicht? Ich würde sagen, du giltst als Professioneller oder Professionelle, wenn du deinen Körper für Geld verkaufst. Ist das so ein, vielleicht? Ist das ein Wort dafür? Ja, also ich? Zur Professionellen gehen. Oder geh doch mal zur Professionellen. Das kenne ich gar nicht. Das kenne ich wirklich nicht. Ansonsten, das horizontale Gewerbe. Das was? Das horizontale Gewerbe. Das kenne ich auch nicht. Hast du noch mehr? Nee, jetzt also gerade im Moment. Wo schon dabei sind? Nee, das werden vielleicht auch noch so neue Namen für irgendwelche Bäcker-Sachen. Oh Gott. Erst Bäcker und dann Puffs. Ja. Gut. Ja. Ach, ich habe gerade eine direkte Leitung zu Dubai. Jetzt gerade, wo wir über meinen Bruder geredet haben, der schreibt mir gerade, dass er sich doch ein bisschen über deutsche Touristen aufregt. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal geredet. Und zwar hat er als Beispiel genommen, die sind wohl irgendwie in so einer Mall heute gewesen und dann sagt ein Verkäufer, sagt dann zu einem älteren Ehepaar, was dann wohl vor meinem Bruder und ihrer Freundin gelaufen ist, Hello my friend, I have all sweet that you want. Ich weiß, ist ein schrecklicher arabisch-englischer Akzent. Das ist rassistisch aber, einfach. Ja, ich weiß, es ist total rassistisch, wenn man Akzent nachmacht. Also stopp, so schlecht wie ich ihn nachmache, könnte es schon als rassistisch durchgehen. Cultural appropriation. Und dann sagt halt der deutsche Besucher auf Deutsch, oh super, kann ich das auch in Euro bezahlen? Und ich denke mir einfach nur so, oh, so typ, auch wirklich so typisch deutsch. Als wenn ich das dann einfach mal so, also ich weiß nicht, wenn jemand dich auf Englisch anspricht, also sprichst du mit ihm dann Arabisch oder Englisch oder Finnisch? So. Genau, wenn mich jemand auf Englisch anspricht, dann rede ich mit denen Arabisch, das ist richtig. Mich hat tatsächlich heute jemand auf Englisch angesprochen, weil ich heute wieder draußen war, um eine kleine Umfrage aufzunehmen. Und da habe ich gemerkt, okay, ich kann gut Englisch verstehen, aber ich kann sehr, sehr schlecht Englisch reden. Das war wirklich kurz ein bisschen unangenehm, als ich dann einfach so so Denglisch quasi geredet habe, bis mir dann halt die richtige Formulierung eingefallen ist. Das war ein bisschen schlimm, aber dann, also sie konnte auf jeden Fall besser Englisch. Sie war auch keine Engländerin oder Amerikanerin, sondern sie kam aus Italien. Aber na gut, das müsste ich vielleicht mal ein bisschen üben. Ja gut, was heißt denn üben? Also willst du jetzt mehr Netflix auf Englisch gucken? Nee, oder? Ich gucke, wie gesagt, ich verstehe Englisch, glaube ich, recht gut. Weil ich gucke auch viel im O-Ton immer. Aber ich kann es halt selber irgendwie nicht so gut reden. Ich weiß nicht. Mhm. Aber ist es da dir, dass dir die Worte nicht einfallen? Oder dass du in Anführungsstrichen schämst, Englisch zu reden? Also dass du dich für deine Fähigkeiten schämst? Nee, nein, warum schämen? Nein, keine Ahnung. Nein, mir fallen einfach manche Worte fallen mir da nicht ein oder manche Formulierungen im Englischen fallen einem dann irgendwie nicht ein und dann hapert es so ein bisschen. Aber es hat ja am Ende geklappt, also ist ja alles nicht schlimm oder so. Ja gut, aber das ist halt auch so eine Übungssache, ne? Also, ja genau, deswegen meine ich ja, das müsste ich mal ein bisschen trainieren. Denkst du eigentlich, dass man trainieren kann, dass man singt? Nein. Auf keinen Fall. Weil ich hatte nämlich letztens irgendwo auf einer YouTube-Wanderei habe ich die Ellen DeGeneres Show gesehen. Für die es nicht kennen, das ist eine amerikanische ehemalige Stand-up-Comedian, jetzt ist übrigens Moderatorin. Nicht lustig. Also, ja, gut, lustig ist immer eine Ansichtssache, muss man so, nein, muss man halt so darstellen, aber ich finde die halt auch scheiße. So, auf jeden Fall hat die so eine auch nicht, weil sie ganz kurz, ich höre es schon wieder, ja, ihr findet die nur nicht lustig, weil es eine Frau ist oder irgendwie sowas. Nein, das ist es gar nicht, sie ist einfach nur scheiße und unlustig. Sie ist wirklich unlustig. Aber Humor ist halt, also ich meine, andere Leute können die halt abfeiern. So, das wollte ich eigentlich nur sagen, auf jeden Fall. Ja, gut, meine Güte, jetzt werden wir hier so richtig aggressiv hier am Ende des Podcasts. Ja, sie ist halt meine einfach Güte. Auch nicht lustig. Hast du ihr Stand-Up-Special gesehen? Das war scheiße. Nee, also wie gesagt, also ich finde die halt auch nicht gut. Sie ist auf jeden Fall mega erfolgreich in den USA, hat eine Nachmittagstalkshow, so richtig Soft News-mäßig, einfach nur Talk mit irgendwelchen Stargästen und auf jeden Fall war dann Ed Sheeran war dann auch bei einer Folge dann nachmittags da und der hat dann einen alten Clip gezeigt, wo er mit 13 oder 14 dann gesungen hat und das klingt halt echt scheiße. Und ja. Wenn du dir den jetzt anhörst, auch live, ich möchte meinen jetzt auch ohne diese ganzen Computer-Autotune-mäßigen aufgepanschte Scheiße, hört er sich halt viel besser an. Und ich nehme das mal als Grund dafür, dass er halt also singen gelernt hat. Der kann nicht singen. Der ist nur super erfolgreich, weil er halt so sexy ist mit seinen roten Haaren. So. Aber jetzt wirklich singen. Also sexy ist er auf gar keinen Fall mit seinen roten Haaren. Hätte der halt, sag ich mal, braune, blonde oder schwarze Haare, dann würde ich das durchgehen lassen. Rot geht aber halt gar nicht. Aber singen kann er wirklich sehr gut, auch live, akustisch und aber so. Aber hat er wirklich, weiß nicht, als Jugendlicher, dann sind ja deine Stimmbänder auch noch anders. So, okay, dann haben sie sich vielleicht verändert und dann hat er eher Glück gehabt, okay, sie wurden halt ins Positive gezogen. Aber wenn du jetzt wirklich schon erwachsen bist und dein Körper ist ausgewachsen und du kommst nicht mehr irgendwie in einen Stimmbruch oder bist da gerade drin oder sowas, sondern es ist alles schon so, wie es ist, dann würde ich nicht sagen, dass man da noch singen lernen kann, weil das ist einfach, das ist kein... Du kannst vielleicht versuchen, Töne zu treffen. Klar, du kannst es, glaube ich, auch lernen, Töne besser zu treffen, als es vorher hinbekommen hast. Und da kannst du vielleicht auch irgendwie ein bisschen singen, okay? So weit würde ich das relativieren. Aber du wirst jetzt nicht von, ich singe super mittelmäßig, dann hin zu, ich bin auf einmal ein krasser Rockstar und hab's richtig drauf. Also ich glaube, dieser Sprung geht einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne auch keinen, bei dem das funktioniert hat. Ich kenne viele Leute, die haben es geschafft, irgendwie Klavier zu spielen zu lernen oder andere Instrumente, okay, aber singen und die Stimme da so hinzubekommen, nein, es tut mir leid. Also ich finde, du bist einfach einer der weltbesten Motivationscoaches, die es überhaupt gibt. Fangt gar nicht erst an, Leute, ihr habt kein Talent. Mach lieber Podcast. Es ist wirklich richtig schlimm. Ich kenne so viele Leute auf Instagram, die da teilen, wie sie singen und denken irgendwie, sie könnten singen, aber sie können einfach nicht singen. Das regt mich richtig auf, wenn die das denken. Weil die das einfach nicht können. Und dann es ist doch irgendwie die Familie da, die sagt, oh, du hast so eine schöne Stimme, oh, mach immer weiter, ja, nimm Gesangsunterricht. Nein, mach einfach was anderes, du hast kein Talent. Lerne, geh zur Schule, aber halt deine Schnauze. Naja, bei sowas würde ich aber auch dann wiederum sagen, der Markt, der regelt das. Also wenn du wirklich scheiße klingst, dann bist du entweder so scheiße, dass du es dann noch zu DSDS schaffst, oder du bist halt doch nicht ganz so scheiße und dann kaufen Leute deine ganzen Sachen. Also sie können ja gern singen, wenn es ihnen Spaß macht. Also ich will es nicht sagen, so singt nicht, ihr dürft nicht mehr singen. Ihr dürft halt nicht da singen, wo ich es hören kann, weil es schrecklich klingt. Oh, Jona, ey, ich weiß nicht. Ich glaube, du liegst da ein bisschen falsch. Warum? Aber, hey, wie? Weil... Motivier doch mal die Menschen. Nein, tu doch mal was dafür. Ja, ich motiviere sie doch, aber dann fangt an, Klavier zu spielen oder so. Oder versucht einfach, macht verschiedene Dinge und guckt, wo euer Talent ist. Und dann passt ganz gut dabei auf, was Familie und Freunde sagen, weil die können euch auch ganz schnell bei belügen. Die können euch sagen, ey, ihr seht super aus in diesem Kleid, aber ihr seht nicht super aus in diesem Kleid. Du bist 35 und du bist ein Kerl, zieh dir eine Hose an, Alter. Oder meinetwegen auch ein Kleid, okay. Bei dir sieht's gut aus. Aber, weißt du? Okay. Du musst dir vorstellen, vor dir sitzt ein 11-jähriges Mädchen im Rollstuhl. Ja. Und der größte Lebenstraum von diesem Mädchen ist es, einen 100-Meter-Sprint bei den Olympischen Spielen mitzumachen. Ja. Würdest du sagen, vergiss es, du bist behindert? Oder würdest du sagen, versuch dein Bestes? Ich würde sagen, Diggi, du sitzt im Rollstuhl. Was denkst du eigentlich? Scheiß mal auf deine 11 Jahre. Du kannst nicht rennen. Du bist einfach nicht in der Lage dazu. Und Leute, die dir sagen, ey, du schaffst das schon irgendwie, das sind halt einfach Volltrottel. Und ich bin hier der Einzige, der vielleicht wie ein Arsch noch rüberkommt, aber im Prinzip die einzig nette Person ist in deinem Umkreis. Wie? Das würde ich dem 11-Jährigen so ins Gesicht spucken. Ich stell mir gerade vor, wie so ein barrierefreier Hürdenlauf bei den Olympischen Spielen aussieht. Haben die dann so eine Rampe, die dann quasi über die Hürde dann so drüber geht und dann wieder runter? Ja, keine Behinderten-Gags, bitte. Oh. Aber, oder... Aber, ja. Ich weiß nicht. Ich stell mir gerade so 10 Rollstuhlfahrer vor, die einfach, das geht einfach nur darum, die erste Hürde schnell zu nehmen, weil dann hast du nämlich den Schwung für die zweite, weil du dann ja wieder quasi bergab fährst. Immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und dann geht es nur darum, die ersten 10 Meter. Und dann regelt sich der Rest von alleine. Oder irgendwann hast du dann so viel Speed drauf, wie in so ganz alten Motocross-Rallye-Spielen, wo du dann genau weißt, wenn solche ganz viele so Wippen- oder Wellen-Sandbänke da sind, dass du dann nämlich genau den ersten nehmen musst und dann genauso viel Gas nimmst, dass du dann genau dann 4, 5 überspringst und dann wieder auf den nächsten kommst. Und dann richtig so Action-Stunts-mäßig. Das Mädel ist behindert, das macht gar nichts mehr, Thorsten. Es sitzt im Rollstuhl. Aber du würdest so ein Mädchen dann da auch nicht sagen, ey, du kannst alles machen, was du machen kannst. Man muss schon auch realistisch sein. Ich weiß auch, was ich kann und was ich nicht kann. Podcasten zum Beispiel. Kann ich nicht. Boah, ja, genau, ich wollte gerade sagen, also jetzt werden wir wahrscheinlich viele Leute sich denken, ja, warum machen die denn überhaupt einen Podcast? Und dann sagen wir, ja, warum hörst du dir das überhaupt an? Das stimmt. Ja, zum Glück ist diese Diskussion auch ganz, ganz weit hinten im Podcast. Ich weiß nicht genau, wie politisch korrekt sie ist. Also, wie scheiße ganz ehrlich, scheiß mal auf politische Korrektheit. Irgendwann, das war ganz ehrlich, also jetzt mal, du als Stand-Up-Comedian, da bist du doch, müsstest du doch eigentlich auch sehr, Das stimmt, aber es muss dann auch lustig sein. Und ich weiß gerade nicht, wie lustig das war. Weißt du, da muss man immer aufpassen. Ich habe auch nur die Hälfte von dem verstanden, was du gesagt hast, wenn du ein bisschen geleckt hast. Aber, aber das stimmt natürlich. Man kann schon einfach Sachen raushauen. Also da muss man. Aber ich bin auch für Political Correctness. Bin ich auch für. Ich bin dafür und dagegen. Ich bin tendenziell immer eher dagegen. Weil dagegen sein ist immer viel cooler, als dafür zu sein. Das stimmt generell, ja. Das ist aber, glaube ich, auch so eine Journalistensache, dass viele Journalisten halt das Rollenselbstverständnis des Kritikers haben so und dann halt gerne Gegensachen sind, was bei mir auch so ist. Aber Political Correctness, ich finde das, weiß nicht, wenn es jetzt zum Beispiel um so Sachen geht, wie manche Schimpfwörter sollte man nicht mehr sagen, bin ich schon irgendwie dabei. Mir fällt es halt schwierig, weil es gerade da noch nicht dann so viele Alternativen gibt irgendwie, die man dann sagen könnte stattdessen. Deswegen, aber tendenziell bin ich da auf deren Seite auf jeden Fall. Ja, also da hast du schon recht. Also bald kommt ja jetzt wieder unser Lieblingsfest Karneval auf uns zu. Und es verkleiden sich ja ganz viele Leute zum Beispiel auch als Indianer oder. Ja, das ist übertrieben. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ist hier auf, genau, also dass sie quasi Cultural Appropriation oder genau, dass sie eine Kultur annehmen. Dankeschön für das schöne Fachwort. Dass sie eine Kultur annehmen, die eigentlich gar nicht ihrer ethnischen Herkunft entspricht. Ja, das finde ich zum Beispiel einfach. Nee, das ist einfach übersensibel reagiert. Aus meiner Perspektive gerade, gerne können wir darüber diskutieren in den Comments oder so, keine Ahnung. Aber wenn jetzt hier irgendein Amerikaner sich verkleiden möchte als Klischee-Deutscher, der Kartoffeln isst und so Bayern-Klamotten anhat und Bier trinkt, dann fühle ich mich doch davon nicht angegriffen. Das ist halt einfach. Mach das doch, wenn du da Lust drauf hast. Das ist doch nicht schlimm. So, und wenn dann irgendjemand sich jetzt hier anzieht und irgendein japanisches Kleid sich überstülpt, weil er das hübsch findet, ja gut, was ist daran jetzt diskriminierend? Also ich verstehe es nicht, aber kann mich auch gerne jemand aufklären. Kann man gerne drüber quatschen. Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig, muss ich zugeben. Und solche Sachen, die gebe dann halt zu weit. Ich verstehe aber generell auch Verkleiden nicht. Also ich finde das so oder so schon dumm. Sich als jemanden darzustellen, der gar nicht ist. Ja. Was machst du denn so auf deiner Stand-Up-Bühne? Verkleidest du, also machst du dir die Haare extra schwarz oder? Was? Ach, egal. Das war ein wirklich unlustiger Witz. Ich habe beim Sprechen schon gedacht, Scheiße. Oh mein Gott. Das ist richtig unlustig, aber dann muss ich es halt trotzdem zu Ende führen, ja. Ich habe ihn nicht mehr verstanden. Ja, okay, gut, dann ist es umso besser. Also, wenn man wenigstens nicht verstanden hat, dann kannst du. Nee, jetzt gehen wir voll rein. Nee, jetzt gehe ich richtig rein in die Wunde. Doch, nee, erklärst du jetzt den schlechten Scheiß-Witch. Präsentiert vom Langeweile-Podcast. Die Witze-Welle. Witze von Jona und Thorsten. Ja, also der Witz, der ist leider jetzt schon vorbei, aber ich erkläre einfach mal den Witz. Das ist jetzt quasi die Sonderedition der Witzewelle, die Witzewelle. Ich erkläre meinen Witz. Und zwar ist es nämlich so, also wir haben ja gerade über Cultural Inappropriation geredet und dann haben wir ja gesagt, dass man sich eigentlich gar nicht als Indianer verkaufen dürfte oder verkleiden. Und dann hast du auch gesagt, dass man vielleicht dann auch nicht sich als asiatische Kultur erklären dürfte. Und dann habe ich gesagt, dass, also weil du gesagt hast, weil man darf sich auch gar nicht als jemand anderes darstellen, der man gar nicht ist. Ja. Und da habe ich gesagt, weil du ja hast ja rote Haare und dann habe ich gesagt, gut, ja, wenn du dir die Haare schwarz färbst, dann bist du ja gar, also dann verkleidest du dich anders und das war der lustige Witz daran. Keine Angst, liebe Zuhörer, ihr müsst nicht ausschalten, denn dieser Podcast zerstört sich in 10 Sekunden von selbst. Das war eine neue Folge des Langeweile-Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ey, soll ich schöne Schlussworte finden? Ja, für das Ganze. Was passiert nächste Woche so? Ich habe hier noch auf jeden Fall einiges auf meinem Zettel. Super. Oh, shit. Oh, wir müssen eigentlich noch über was. Oh nein, oh Mann, ich wollte eigentlich noch Was Wichtiges. Das geht leider erst nächste Woche. Ich habe auch noch ein schönes Thema, was bei mir auf dem Zettel steht, was wir auch nicht hingekriegt haben, schon zum zweiten Mal. Deswegen möchte ich mein Thema bitte nach vorne drängeln. Aber würdest du trotzdem so einen kleinen Sneak Peek auf das nächste Thema dann vielleicht mal einmal... Ich kann es kurz anschneiden, ja, und da kann ich vielleicht nächste Woche nochmal expliziter ja, aber darüber... Aber nur ganz kurz, also Sneak Peek, nicht hier alles schon wieder verraten, ja, wie so ein okay, Kinotrailer. Ja, genau. MDR Next ist ein Programm vom MDR, wo die Innovationsformate suchen und vorstellen und Pitches kann man da einreichen und das habe ich gemacht und da bin ich nächste Woche bei einer Veranstaltung und pitche denen verschiedenste Formate, wie zum Beispiel ein Stand-Up-Format, eine Hate-Morning-Show, weil jeder hasst diese ganzen Gute-Laune-Morgen-Show und die große Instagram-Late-Night-Show. Was daraus geworden ist, das hören wir dann nächste Woche. Ja, das hört sich schon sehr gut an. Hast du sonst noch irgendwelche schönen Schlussworte? Beim MDR Jump gab es eine Bombendrohung. Ciao! Ja, tschüss!